ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland her. Und sein Fell ist wuschelweich, alle Kinder rufen gleich. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Alle Kinder nah und fern haben unser Bärchen gern. Bummi ladet alle ein, ihr sollt meine Freunde sein. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Pusteblumen hinterm Zaun, drüber Hütchenbrüßchen schauen. Jedes Blümchen auf der Welt, auch zu Bummis Freunden zählt. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Fröschlein, Ente, Silberschwan, Watte, Schäfchen, Mietz und Hahn. Jedes Tierlein auf der Welt, auch zu Bummis Freunden zählt. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Mit dem Ball und Püppchen Rutt spielt er und verträgt sich gut. Jedes Ding, das